Erster, du sollst Jahwe, deinem Gott, keine Rinder oder Schafe opfern, die einen Fehler oder etwas Schlimmes haben, weil das für Jahwe, deinen Gott, nicht akzeptabel ist. Zweiter, wenn in einer deiner Städte, die Jahwe, dein Gott, dir gibt, ein Mann oder eine Frau etwas tut, das Jahwe missfällt, indem er oder sie seinen Bund bricht, Dritter und anderen Göttern dient oder sich vor der Sonne, dem Mond oder den Sternen verbeugt, was ich verboten habe. Vierter, und wenn dir das gemeldet wird und sich nach einer genauen Untersuchung herausstellt, dass diese schlimme Tat in Israel wirklich geschehen ist, Fünfter, dann sollst du diese Person, die so etwas Schlimmes getan hat, zum Stadttor bringen und sie zu Tode steinigen. Sechster, die Person, die zum Tode verurteilt wird, soll nur getötet werden, wenn zwei oder drei Zeugen gegen sie aussagen, aber nicht, wenn nur ein Zeuge aussagt. Siebter, zuerst sollen die Zeugen ihn töten, und danach das ganze Volk, so sollst du das Böse aus deiner Mitte entfernen. Achter, wenn ein Rechtsfall, zum Beispiel über Mord, Eigentum oder Gewalt, oder irgendein Streit in deinen Städten für dich zu schwierig erscheint, dann sollst du zu dem Ort gehen, den Jahwe, dein Gott, auswählen wird. Neunter, dort sollst du die levitischen Priester und den Richter fragen, der zu dieser Zeit dort ist, und sie sollen dir das Urteil mitteilen. Zehnter, du sollst nach dem Urteil handeln, das sie dir von dem Ort mitteilen, den Jahwe erwählt hat, und du sollst alles genauso tun, wie sie es dir sagen. Elfter, du sollst nach ihrer Anweisung und ihrem Urteil handeln und darfst von dem, was sie dir sagen, weder nach rechts noch nach links abweichen. Zwölfter, wenn aber jemand überheblich ist und nicht auf den Priester oder den Richter hört, der Jahwe, deinem Gott, dient, dann soll diese Person sterben, und du sollst das Böse aus Israel entfernen. 13. Damit das ganze Volk es hört und Angst bekommt und niemand mehr so überheblich handelt. 14. Wenn du in das Land kommst, das Jahwe, dein Gott, dir gibt und es besitzt und dort wohnst, und du dann sagst, ich möchte einen König haben, so wie alle Völker um mich herum, 15. dann darfst du nur den zum König machen, den Jahwe, dein Gott, erwählt. Du sollst einen deiner Landsleute als König einsetzen, aber keinen Ausländer. 16. Der König soll sich nicht viele Pferde halten und das Volk auch nicht nach Ägypten zurückführen, um mehr Pferde zu bekommen, denn Jahwe hat euch gesagt, ihr sollt diesen Weg nie wieder zurückkehren. 17. Er soll sich auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet, und er soll nicht zu viel Silber und Gold für sich ansammeln. 18. Wenn er König wird, soll er sich eine Kopie dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, die er von den levitischen Priestern bekommen muss. 19. Er soll es immer bei sich haben und sein Leben lang darin lesen, damit er lernt, Jahwe, seinen Gott, zu fürchten und alle Anweisungen und Regeln dieses Gesetzes genau befolgt. 20. Er soll sich nicht über seine Landsleute erheben und nicht von den Geboten abweichen, damit er und seine Söhne lange in Israel regieren können.